Und das kann man auf gewöhnlichem Papier schreiben? Beeilte sich Raskolnikow, ihn zu unterbrechen, indem er wieder ein Interesse für die Geldfrage zeigte. Oh, auf dem allereinfachsten Papier! Und plötzlich blickte ihn Porfiri Petrowitsch offensichtlich spöttisch an, die Augen zusammenkneifend und gleichsam ihm zuzwinkernd. Vielleicht aber hatte Raskolnikow sich bloß getäuscht, denn es dauerte nur einen Augenblick. Irgendetwas jedenfalls war da gewesen. Raskolnikow hätte darauf schwören mögen, dass jener ihm zugezwinkert habe. Der Teufel weiß warum. Er weiß alles. Durchzuckte es ihn wie ein Blitz. Entschuldigen Sie, dass ich Sie mit solchen Kleinigkeiten belästigt habe, fuhr er etwas verwirrt fort. Meine Sachen sind im Ganzen höchstens 5 Rubel wert, aber sie sind mir besonders teuer. Als ein Andenken an die, von denen ich sie erhalten habe. Und offen gestanden, als ich es hörte, erschrak ich sehr. Darum fuhrst du auch gestern so auf, als ich Sosimow erzählte, dass Porfiri die Pfandgeber ausfrage, bemerkte Rasumichin mit deutlicher Absicht. Das war unerträglich. Raskolnikow konnte sich nicht beherrschen, ihn wütend mit seinen zornfunkelnden Augen anzublitzen. Er besann sich aber sofort. »Du scheinst dich über mich lustig machen zu wollen, Bruder«, wandte er sich an ihn mit geschickt gespielter Gereiztheit. »Ich gebe zu, dass ich vielleicht meine Sorge um diesen Schund, der doch in deinen Augen ist, übertreibe. Aber man darf mich darum weder für einen Egoisten noch für einen habgierigen Menschen halten. Und für mich brauchen diese 2 geringen Gegenstände gar kein Schund zu sein. Ich sagte dir schon vorhin, dass die silberne Uhr, die einen Spottwert hat, das Einzige ist, was mir von meinem Vater verblieben ist. Du kannst dich über mich lustig machen, wenn du willst, aber soeben ist meine Mutter angekommen«, wandte er sich plötzlich wieder an Porfiri. »Und wenn sie erführe«, er wandte sich schnell wieder zu Rasumichin und gab sich besondere Mühe, die Stimme beben zu lassen, »dass diese Uhr verloren sei, so würde sie, ich schwöre es dir, schier verzweifeln. Frauen sind nun einmal so.« »Aber nein, ich habe es ja gar nicht so gemeint, ganz im Gegenteil«, rief Rasumichin richtig betrübt aus. »War es auch gut? War es natürlich? Habe ich nicht übertrieben?« fragte sich Raskolnikow heimlich bebend. »Warum sagte ich, Frauen sind nun mal so?« »Ihre Frau Mutter ist zu Ihnen gekommen?« erkundigte sich aus irgendeinem Grunde Porfiri Petrowitsch. »Ja.« »Wann denn?« »Gestern Abend.«